SWR 2 Krimi. Sehr geehrter Herr oder Gentleman, Sie finden sich wohl richtig toll, was? Das Kuvert war wie immer an Mr. Edward Reynolds adressiert. Es war der dritte Brief. Also, ich finde Leute wie Sie einfach mies und das gilt nicht nur für mich, sondern eine Menge anderer Leute sehen das genauso. Greta hatte Ed deswegen eigens im Büro angerufen, ihm den Brief allerdings nicht am Telefon vorlesen wollen. Sie denken, Ihnen kann keiner? Weil Sie was Besseres sind, denken Sie, von wegen der schicken Wohnung und dem geschniegelten Köter. Dabei sind Sie nichts weiter als ein mieser kleiner Roboter. Ihre Tage sind gezählt. Ohne Namen, denn Namen sind Schall und Rauch. Haha. Er war in Blockbuchstaben geschrieben. Mit verkrampftem Lächeln hielt Ed seiner Frau den Brief hin. Mein Gott. Dann endlich bückte er sich nach dem schwarzen Pudel, der schon die ganze Zeit ausgelassen um ihn herumsprang. Ja, Lisa, hallo. Du meinst nicht, dass wir die Polizei verständigen sollten? Aber nein, Schatz, ich bitte dich. Der Kerl belästigt uns sicher, aber er wird uns nichts tun. Ed hängte seinen Mantel auf, ging ins Bad und wusch sich die Hände. Lösegeld für einen Hund. Von Patricia Highsmith. Aus dem Amerikanischen von Christa Elisabeth Seibicke. Hörspiel in zwei Teilen. Hörspielbearbeitung und Regie Beate Andres. Erster Teil. Was zu trinken, Schatz? Lisa kann ruhig noch ein bisschen warten. Manchmal führte er den Hund gleich, wenn er heimkam, aus. Manchmal erst nach einem Drink. Also gut, dann ein Whisky, einen kleinen. Wie war dein Tag? Durchwachsen, den ganzen Nachmittag Sitzung. Lisa, die genau wusste, dass es Zeit für ihren Abendspaziergang war, sprang mit einem neckischen Wuff an ihm hoch. Und? Wie war die Sitzung? Ed war Sachbuchlektor bei Cross & Dickinson in der Lexington Avenue. 42 Jahre alt und arbeitete seit 6 Jahren bei seinem jetzigen Verlag. Soll ich noch was besorgen? Ach ja, Schatz, saure Sahne, die habe ich vergessen. Und ich brauche sie für den Nachtisch. Okay. Lisa? In 20 Minuten sind wir zurück. Ed überlegte, ob er zuerst die Sahne besorgen sollte. Nein, lieber gleich in den Park, damit Lisa sich erstmal richtig austoben kann. Also an der Ampel über den Riverside Drive und dann konnte er Lisa von der Leine lassen. Es war kurz nach 7 und jetzt im Oktober wurde es da schon dunkel. Letztes Jahr um diese Zeit war Margaret noch am Leben. Seine Tochter. Denk nicht mehr daran. Mit 18. Was für eine Tragödie. Komischerweise boten solch leere Floskeln noch am ehesten Trost. Er wusste auch warum. Weil er es nicht fertig brachte, sich eingehend mit ihrem Tod auseinanderzusetzen. Sofern er denn überhaupt imstande war, sich eingehend mit einem Problem auseinanderzusetzen. Was vielleicht nicht der Fall ist. Womöglich versuchte... Ja, wagte er es deshalb nicht, über seine begabte Tochter nachzudenken, die sich mit einer Bande Halbstarker eingelassen hatte und an Drogen gestorben war. Moment, nein, sie war bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Kam er auf Drogen? Ja, sie hatte Drogen ausprobiert, aber umgebracht hat ihn nicht. Schuss hat sie getötet. In einer Bar in Greenwich Village. Na, Lisa, altes Mädchen? Ed bückte sich nach einem Stück Holz. Heute Abend wollen wir mal wieder apportieren üben. Lisa sauste wie der Blitz hinterher. Ed warf ein zweites Mal. Aus jetzt, Lisa! Ed rief zu dem dunklen Gebüsch hinüber, in dem Lisa auf der Suche nach dem Stock verschwunden war. Er klatschte in die Hände. Und als der Hund trotzdem nicht parierte, stapfte Ed auf die Sträucher zu. Gib's doch auf, altes Mädchen! Doch im Gebüsch war sie nicht. Lisa? Oben am Riverside Drive heulten die Automotoren Lisa. Auf und seine Ampel von Rot auf Grün umsprang. Lisa? Ed ging zur Straße hoch und suchte den Gehsteig ab. Lisa, bei Fuß! Schlagartig war es finster geworden. Gräm dich nicht so, Eddie. Vielleicht hat sie ja letzte Nacht jemand aufgegriffen. Vielleicht meldet sich heute Vormittag jemand. Greta war als deutschstämmige Jüdin in Hamburg geboren. Sie war eine gute Pianistin und hatte bis zu ihrer Heirat mit Ed, vor 13 Jahren, für ein philharmonisches Orchester gespielt. Mit der Eheschließung war ihre Konzertlaufbahn beendet gewesen, was sie indes, soweit Ed es beurteilen konnte, nie bereut hatte. Sie hatte eine harte Jugend hinter sich. Erst war sie mit den Eltern nach Frankreich emigriert, wo sie bis 1940 zur Schule ging. Und dann nach Amerika, wo ihre Eltern nur schwer Fuß gefasst, sie schließlich aber doch eine neue Existenz aufgebaut hatten. In Philadelphia. Ed hatte immer das Gefühl, Greta wäre die Ältere, obwohl sie erst 40 und mithin 2 Jahre jünger war als er. Greta war nicht die Mutter von Eds Tochter. Margaret, sein einziges Kind, stammte aus einer früheren Ehe, die Ed mit 22 Jahren eingegangen war. Eine unüberlegte Verbindung. Heute Nachmittag, spätestens heute Abend, meldet sich bestimmt jemand wegen Lisa. Aber bis zum Abend tat sich nichts. Eric Schaffner, ein emeritierter Kunsthistoriker, der mit Gretas Vater befreundet war, kam auf einen Drink vorbei. Ihr bekommt eure Lisa ganz gewiss zurück. Sehr geehrter Herr, ich habe Ihren Hund. Lisa ist gesund und wohlauf. Aber wenn Sie sie wiederhaben wollen, deponieren Sie Freitagabend 11 Uhr $1,000 zwischen 11. und 12. Gitterstab an der Ostseite der York Avenue, zwischen 61. und 62. Straße. Alles 10-Dollar-Scheine in Zeitungspapier verpackt. Kommt das Geld nicht, ist der Hund tot. Sie hängen doch an Ihrem Hund. Eine Stunde nach Geldübergabe finden Sie Lisa angebunden an derselben Stelle. Und keine Polizei, sonst... $1,000? Das ist doch verrückt. Dieser Kerl ist verrückt. Eddie, wir müssen die Polizei verständigen. Das kann in einem Entführungsfall aber böse ins Auge gehen. Wenn der Mensch das mit der Angst bekommt, ich meine, wenn der Spitz kriegt, dass die Polizei im Spiel ist... Liebling, du solltest den Treffpunkt von der Polizei observieren lassen. Und auf diese Geldgeschichte lass dich gar nicht erst ein. Als Ed am Abend vom Büro nach Hause kam, aßen sie etwas Einfaches. Greta mochte die Tasche mit dem Geld nicht einmal ansehen. Trotzdem wollte sie ihn zu der Übergabe um 11 begleiten. Ed versuchte, sie auszureden. Wo würde sie denn dort auf ihn warten? Ach, an der York oder an der Third Avenue gibt's doch etliche Bars. Dort werde ich was trinken. Ja. Und ich bitte Eric, mich zu begleiten. Das brauchst du doch nicht. Denkst du etwa, ich würde dich mit diesem Halunken allein lassen? Ed erinnerte sich dunkel, dass hinter dem Zaun irgendein medizinisches Forschungszentrum untergebracht war. Verstohlen sah er sich um und als ihm nichts Verdächtiges auffiel, begann er die Gitterstäbe abzuzählen. Dann klemmte er das Päckchen zwischen den 11. und 12. Gitterstab und schob es so lange zurecht, bis es sicher verankert war. Also nicht auf der anderen Seite hinunterfallen konnte, sondern fest auf dem Betonsockel auflag. Diese Liste ist keineswegs vollständig. Wieso denn nicht? Betrifft nur unser Revier. Das Hauptarchiv ist in der Center Street. MacGregor, ein hagerer Mann um die 50 mit kurzgeschnittenem aschblonden Haar, blätterte in einer Ecke in einem prallen grünen Aktenordner. Aber ich finde hier keine Schrift, die mit Ihren Briefen identisch sein könnte. Das Beste wird sein, wir fotokopieren Ihre Briefe und schicken die Originale zur Überprüfung in die Center Street. An einem Schreibtisch saß ein stämmiger Polizist. Sowas schon mal gesehen, Frank? Nein. Nie gesehen. Jemand aus unserer Gegend? Das wissen wir noch nicht. Sieht aber so aus. Der Herr hier, Mr. Reynolds. Mr. Reynolds, wohnt in der 106. Straße. In der 106. Straße. Die 4 Briefe wurden dorthin adressiert. Der letzte mit einer Lösegeldforderung von $1,000 für einen Hund, der seit Mittwochabend vermisst wird. Stimmt doch, oder? Ja. Die $1,000 hat Mr. Reynolds gestern Abend, wie verlangt, in 10-Dollar-Scheinen deponiert. Das Geld wurde abgeholt, aber der Hund blieb verschwunden. Bei der Nennung der Summe hob der dicke Beamte die Brauen und behielt sie oben. Auf dem Holzschildchen auf seinem Schreibtisch stand Lieutenant Frank Santini. Gut, dann werden wir das mal überprüfen. Ja, aber Sie brauchen doch sicher eine Beschreibung des Hundes. Also es ist ein Zwergpudel, schwarz mit so, ich würde mal sagen, bernsteinfarbenen Augen. Ja? Ein Weibchen, 4 Jahre alt, Modeschuhe. Was? Modeschuhe. 2 jüngere Polizisten hielten sich geduldig im Hintergrund und warteten anscheinend auf Instruktionen ihrer Vorgesetzten. Einer der beiden war noch blutjung und sah eher aus wie ein Student. Officer Clarence Duhamel war 24 Jahre alt und Absolvent der Cornell University mit einem Diplom in Psychologie, von dem er zunächst nicht recht wusste, was er damit anfangen sollte. Sie waren doch heute Morgen bei uns auf der Wache, Sir. Durch eine Anwerbungskampagne der Polizei erfuhr er, welch große Dienste ein Polizist seiner Stadt, ja der ganzen Menschheit, erweisen konnte. Clarence Duhamel war plötzlich aufgegangen, dass man als Polizist nicht gleich ein geistig minder bemittelter Plattfuß oder ein gewissenloser Handlanger der Mafia zu sein brauchte. Ich war zufällig dabei, als Sie mit Captain McGregor sprachen und ich... Es konnte sehr wohl auch jemand mit College-Abschluss sein. Einer wie er, der seinen Freud ebenso gut kannte wie seinen Dostojewski oder Proust. Dass es auch korrupte Polizisten gab, war ihm von Anfang an klar gewesen. Also wenn Sie erlauben, würde ich gern mal bei Ihnen vorbeischauen. Es ist nämlich so... Also, ich weiß zufällig, dass die Kollegen vom Revier im Moment wegen einer Einbruchserie ziemlich überlastet sind. Er sprach sich herum, dass er kein Handgeld nahm. Und folglich machten die Kollegen, die sich schmieren ließen, bald einen großen Bogen um ihn. Er war halt kein rechter Kumpel. Ich dagegen, also, ich gehe noch Streife und ab morgen Nachtdienst. Da könnte ich mich doch mal in Ihre Nachbarschaft umsehen. Clarence hatte eine Wohnung auf der East Side in der 19. Straße gemietet. Den Großteil seiner Sachen hatte er immer noch dort, auch wenn er seit 3-4 Monaten meistens bei seiner Freundin Marilyn Coombs in der McDougal Street im Village übernachtete. Der Staat ist so stinkreich, den kann man ruhig schröpfen. Du brauchst einen neuen Job. Marilyn war prinzipiell dafür, alles Bestehende zu zerstören und wieder bei Null anzufangen. Sie hatte ihr Studium an der New York University abgebrochen und jobbte seitdem freiberuflich als Schreibkraft. Zwischendurch besserte sie ihr Einkommen allerdings immer wieder dadurch auf, dass sie sich kurzfristig fest anstellen ließ und nach der Kündigung Arbeitslosengeld beantragte. Dass wir jetzt auch sonntags arbeiten mussten. Nein, Marilyn, ich gehe ja nicht dienstlich zu Mr. Reynolds. Als Clarence ihren verführerischen Duft einatmete und die Wärme der Laken spürte, da hätte er sich liebend gern wieder zu ihr gelegt. Und heute Nachmittag hast du frei. Abends auch? Heute Abend um 8 muss ich auf Streife. Neue Schicht. Marilyn hatte seine Antwort nur mit einem Seufzer quittiert. Sie war immer noch nicht richtig wach. Guten Morgen, Officer. Kommen Sie doch rein. Clarence folgte ihm in ein großes Wohnzimmer mit einem Flügel, Bildern an den Wänden und einer Menge Bücher. Das ist meine Frau Greta. Die Frau, die in einer Ecke des ausladenden Sofas saß, bemerkte er zuerst gar nicht. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Setzen Sie sich doch, wo Sie möchten. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich Ihnen helfen kann, aber ich würde es gern versuchen. Meinem Captain sagten Sie, Sie hätten 4 anonyme Briefe bekommen. Richtig. Und der Absender dieser Briefe hat jetzt unseren Hund. Ja, der Hund. Wie wurde Ihnen der eigentlich gestohlen? Also, ich habe nichts gehört. Kein Geräusch, kein Bellen. Mhm. Es war schon ziemlich dunkel. Aber mir ist trotzdem unbegreiflich, wie jemand den Hund in seine Gewalt bringen konnte. Ein Pudel, nicht wahr? Ein Schwarzer, ja. 4 Jahre alt. Es ist eine Sie, Lisa. Aber sie würde niemals freiwillig mit einem Fremden mitgehen. Und die $1,000 haben Sie gezahlt? Ja, aber das war offenbar ein Fehler. In dem Brief mit der Lösegeldforderung stand, wir bekämen den Hund 1 Stunde nach der Geldübergabe zurück. Dieser Kerl ist für mich ein Verrückter. Haben Sie seine Briefe gelesen? Leider nicht. Wie dumm von mir. Er hätte sich die Fotokopien der Briefe auf dem Revier zeigen lassen sollen. An der 106. Straße sprang er die Stufen zum Park hinunter und überquerte beim Reiterdenkmal für Franz Siegel, ein Bürgerkriegsgeneral, kämpfte für die Nordstaaten, den Riverside Drive. Ob er gleich aufs Revier gehen und sich nach den Briefen erkundigen sollte? Nein. Nein. Lieber nicht. Jetzt lieber nicht aufs Revier. Nein, lieber nicht. Am Ende hatte Santini Dienst. Ein knallharter Typ, der womöglich gleich hochging, wenn er sich nach den Briefen erkundigte. Andererseits, was kümmerte es ihn, ob er einen Santini vergrätzte? Hallo Snob. Arrogante Pinkel kann ich nicht ausstehen. Wen wundert's, aber sie halten sich ja wohl für eine große Nummer. Vorsicht, Mann, das kann ins Auge gehen. Im Leben läuft's nicht immer so geschmiert für euch. Brave Zahnrädchen. Vielleicht treffen wir uns ja mal. Dann sehen sie aber alt aus. Clarence trat nervös von einem Fuß auf den anderen, das gibt's ja nicht, bevor er sich dem nächsten Brief zuwandte, der ein paar Tage später datiert war. Klasse. Immer noch im Rennen. Die kleinen Roboter, sie glauben, sie haben die Mehrheit hinter sich. Falsch. Was wäre denn an ihnen so toll? Bloß, dass sie einen Job haben und eine Frau und einen Köter so affig wie sie selber? Ist aber nicht gesagt, dass das ewig so bleibt, bis dass sie in die Grube fahren. Also nehmen Sie sich in Acht. Claire? Komm rein. Marilyn lag mit den Sonntagszeitungen im Bett und sah hinreißend aus. Obwohl sie sich nicht einmal frisiert hatte. Na, wie war's? Interessant. Sehr sogar. Das ist ein spannender Fall. Inwiefern? Sie schob seinen Kopf weg und verstrubbelte ihm die Haare. Ach, großer Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal mit einem Bullen einlassen würde. Nimmst du dieses ganze Law-and-Order-Zeug wirklich ernst? Er hockte sich auf den Boden und sah zu, wie sie aufstand und quer durchs Zimmer ins Bad ging. Und ob? Du glaubst gar nicht, was diese Reynolds für nette Leute sind. Er lächelte still vor sich hin, während er Jackett und Krawatte ablegte. Im Bett verstanden sie sich wunderbar. Er und Marilyn. Und ganz ohne Worte. Sehr geehrter Herr, komm mal. Ihr Hund lebt und es geht ihm gut, aber unter den besonderen Umständen und weil ein Mann in Ihrer Position das leicht aufbringen kann, sind noch einmal $1,000 fertig. Zur selben Zeit, da Clarence in der McDougal Street mit Marilyn ins Bett stieg, griff Kenneth Rowajinski in seiner schäbigen Bude Ecke West End Avenue und 103. Straße zum Kugelschreiber. Rowajinski war 51, ein kleiner, gedrungener Mann von robuster Natur, allerdings hinkte er auf dem rechten Bein. Er wartet daher Dienstagabend, 11 Uhr. Nochmal, $1,000 in Zehnern. Zwischen denselben Gitterstäben vom Zaun an der York Avenue. Vor 4 Jahren war ihm die Trommel einer Betonmischmaschine auf den Fuß gefallen. Aufgrund nachfolgender Komplikationen musste er sich den großen und den zweiten Zeh amputieren lassen. Seither kassierte Kenneth $260 Invalidenrente im Monat. Diesmal garantiere ich, Sie finden den Hund eine Stunde später an selber Stelle. Nutzen Sie Ihre Chance. Was für ein sinnloser Aufwand. Der Hund, dieser pickfeine Köter, war seit Mittwochabend tot. Mordsglück! Mit einem Stein in der Faust hatte Kenneth auf der Lauer gelegen und ihn, als er ins Gebüsch gesaust kam, mitten auf den Schädel getroffen. Mordsglück! Kinderwagen. Kenneth liebte seine Spaziergänge, bei ständig wechselnden Straßenszenen unterwegs ihn zu den abenteuerlichsten Gedankenspielen anregte. Zwei aufgeputzte Damen in einem vorbeifahrenden Taxi. Erst die selbstgefälligen Typen, denen man in die Wohnzimmer gucken kann. Außer Edward Reynolds bespitzelte Kenneth auch noch einige andere Leute, darunter eine Frau, die zufällig auch einen Pool hatte, einen weißen. Sie traf sich ab und zu Ecke Broadway und 105. Straße mit einem auffällig gekleideten Mann. Ihr Liebhaber, mit dem sie ihren Ehemann betrügt. Kenneth wusste natürlich, dass die Gegend um den Riverside Drive ein riskantes Pflaster für ihn geworden war. Ob die Polizei eine Sonderstreife losschicken würde, die nach verdächtigen Subjekten Ausschau halten sollte? Wohl kaum. Die Bullen haben Wichtigeres zu tun. Müssen sich zum Beispiel den Hintern in der Hamburgerbude am Broadway breit sitzen und Bananentorte in sich reinschaufeln. Am Sonntagabend gegen 8 schlenderte Kenneth westwärts Richtung Riverside Drive. Da ist doch ein Bulle. Der große Blonde, den Kenneth schon 3-4 Mal hier gesehen hatte. Kenneth sah bewusst nicht hin, als sie auf der Ostseite des Riverside Drive in knapp 2 Meter Entfernung aneinander vorbeigingen. Trotzdem spürte er, wie der Cop ihn fixierte. Genau der Typ. Clarence hatte den Krüppel entdeckt und gleich das Gefühl gehabt, dem Mann nicht zum ersten Mal in dieser Gegend zu begegnen. Er war wendig, hinkte leicht und hatte im Übrigen etwas an sich, das Clarence für exzentrisch hielt. Genau der Typ, den er suchte. Clarence folgte ihm und sprach mit seiner Wirtin. Aber da war es schon fast 9. Und weil Clarence sich an diesem Abend jeweils zur vollen Stunde beim Revier melden musste, war er wieder zurückgekehrt. Ja, Mr. Robaczynski ist zu Hause. Tags darauf, am Montag, ging Clarence nachmittags gegen 4 zu Robaczynskis Wohnung. Er kam in Zivil. Die Wirtin ließ ihn eintreten. Sie sind doch der Polizist von gestern. Ja, ganz recht. Es war immer wieder verblüffend, was so eine Uniform ausmachte. Was wollen Sie? Wir suchen jemanden. Hier in der Gegend, der einen Hund entführt hat. Und da müssen wir natürlich eine Menge Leute befragen. Würden Sie so gut sein und etwas für mich aufschreiben? Nur ein paar Worte, in Druckschrift. Wie komme ich dazu? Bitte schreiben Sie Folgendes, aber in Blockbuchstaben, ja? Sehr geehrter Herr, ich erwarte Sie in der York Avenue. Anfangs tat Kenneth sein Bestes, um seine Schrift zu verstellen. Aber als er bei »Ich erwarte Sie« angelangt war, schrieb er bereits fast wieder wie sonst. Mr. Rowalowski. Robaczynski. Ja, Mr. Robaczynski. Sie sind der Mann, der Mr. Edward Reynolds mit anonymen Briefen bedroht hat. Ja. Und Sie haben Mr. Reynolds' Hund? Der Hund ist bei meiner Schwester. Auf Long Island. Es geht ihm gut. Dann schlage ich vor, Sie schaffen den Hund so schnell wie möglich her. Sie können mir auch die Adresse Ihrer Schwester geben, Mr. Robaczynski. Dann hole ich den Hund dort ab. Nein, das geht nicht. Wieso denn nicht? Wo wohnt Ihre Schwester? In Queens. Hat sie Telefon? Nein. Verheiratet? Ich will noch mal $1,000. Mr. Rowalski, oder wie auch immer. Ich kriege die Adresse und wenn ich hier alles auf den Kopf stellen muss. Bei mir werden Sie die Adresse nicht finden. Außerdem hat meine Schwester genau Anweisungen. Wenn ich bis morgen Abend nicht noch mal $1,000 kriege, tötet sie den Hund. Fürs Erste können Sie mal das Ding da aufmachen. Okay, los geht's. Kenneth zog die 3 Kommodenschubladen heraus. Als Nächstes kam der Tisch an die Reihe. Auch der hatte eine Schublade. Zuvor lernen Sie noch Ihre Taschen, ja? Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Dann zeigen Sie mir. Das da reicht für eine Durchsuchung. Clarence deutete auf das Blatt mit Kenneth Schriftprobe auf dem Tisch. Als Kenneth danach greifen wollte, kam Clarence ihm mit einem Satz zuvor, faltete das Papier zusammen und steckte es ein. Haben Sie denn keine Brieftasche, kein Adressbuch? Nein. Clarence sah unterm Bett nach. Er inspizierte die Toilette und das Küchenregal über Kenneths Kleiderstange sowie die Taschen aller dort hängenden Kleidungsstücke. Wenn ich bis morgen Abend um 11 nicht den 2.000er kriege, hat meine Schwester Anweisung, den Hund zu töten. Und Sie glauben wirklich, dass Sie damit durchkommen und nochmal abkassieren können? Sie haben also wieder an Mr. Reynolds geschrieben. Ich wollte ihn anrufen, bei ihm zu Hause. Wenn er seinen Hund wieder haben will. Jawohl. Die Adresse von meiner Schwester, die habe ich im Kopf. Die kriegen Sie nie. Clarence zündete sich eine Zigarette an. Wer bringt denn den Hund aus Queens zurück? Meine Schwester. Wir werden uns irgendwo treffen. Sie hat also ein Auto? Oder ihr Mann? Sie kommt mit ihrem Mann in ihrem Auto, ja. Ihre Schwester? Wie lebt die? Sie hat ein kleines Häuschen. Können Sie mir irgendeine Sicherheit bieten? Was denn für eine Sicherheit? Lassen Sie sich was einfallen. Vielleicht kann ich ja mit Ihrer Schwester telefonieren, mich vergewissern, dass der Hund noch lebt und dass sie ihn zurückbringen wird. Geht das? Ich hab Ihnen doch gesagt, meine Schwester hat kein Telefon. und ich will nicht, dass sie damit reingezogen wird. Mr. Robaczynski, Sie kommen jetzt bitte mit aufs Revier. Holen Sie Ihren Mantel. So kriegen Sie den Hund garantiert nicht wieder. Morgen Abend um 6 bringt meine Schwester den um. Wenn ich ihr nicht sage, dass das mit dem Geld klar geht. Ich sehe, wir verstehen uns. Clarence packte ihm am Revier und stieß ihn mit dem Rücken gegen die Wand. Er drosch von oben auf den Nasenrücken des Polen ein. Clarence hatte einmal gesehen, wie man Sony die Methode in einem Hinterzimmer praktizierte. Ja, Fresse, kriegt sie nicht! Und den Hund! Er bringt meine Schwester um! So. Und haben Sie schon mit dieser Schwester gesprochen? Ja, eben, das ist der Haken. Er rückt weder ihren Namen heraus noch die Adresse. Wir können uns also nicht darauf verlassen, dass der Hund wirklich dort ist. Der Mann behauptet, wenn ihm das Geld nicht zugesagt wird, dann tötet seine Schwester morgen Abend um 6 den Hund. Also das ist unerhört. Mein Vorschlag wäre, dass wir den Mann hinhalten, ihm das Geld für morgen Abend versprechen und unterdessen alles daran setzen, die Schwester aufzuspüren. Wenn wir sie rechtzeitig finden, dann haben wir auch den Hund. Und Sie können die zweite Zahlung vergessen. Seine Schwester erwartet angeblich bis morgen die Bestätigung, dass das Geld kommt. Ed nahm das Glas, das Greta ihm reichte. Also warum lässt uns dieser Pole nicht... Ich habe sein Zimmer gründlich durchsucht, aber weder die Adresse der Schwester gefunden, noch das Lösegeld. Ach, das Geld. Was sollen wir tun, Eddie? Den Versuch ist es immerhin wert, meinst du nicht? Doch. Ed nippte an seinem Drink. Gut, sagen Sie ihm, er kriegt das Geld. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Am Parkzaun zwischen 11. und 12. Gitterstab. Mann. Clarence machte sich auf den Weg. Kurz darauf klopfte er an Robaczynskis Tür. Er ist weg! Bin ich froh, dass er weg ist. Mieter, die mir die Polizei ins Haus schleppen. Ah, sowas hat mir gerade noch gefehlt. Ich habe ihn vor die Tür gesetzt. Jetzt darf ich mir noch mal sein Zimmer ansehen. Wozu? Nein! Hören Sie, Ma'am, ich bin Polizeibeamter. Wir ermitteln. Mann, also der Kerl ist euch durch die Lappen gegangen. Und jetzt seid ihr alle hinter ihm her? Bis jetzt habe ich es noch nicht gemeldet. Ich will erst mal auf eigene Faust versuchen, ihn wiederzufinden. Um die zweiten 1.000 zu kassieren, muss er sich morgen mit Mr. Reynolds in Verbindung setzen. Bislang hat er nämlich nur mir gesagt, dass er Nachschlag fordern will. Um das Geld abzuholen, müsste er noch mal in die York Avenue. Und da könnten wir ihn schnappen. Glaubst du, der Kerl ist bewaffnet? Nein, dafür ist er wohl nicht der Typ. Ich habe seine Bude durchsucht, ein widerlicher Kerl und ein Spinner. Ich habe den Eindruck, das ist zu gefährlich für dich. Für mich? Ja, wenn der nun Komplizen hat. Was, wenn der versucht, dich kalt zu machen, Claire? Ich habe keine Angst. Und du brauchst dich auch nicht, um mich zu sorgen. Aber jetzt muss ich los. Um 8 beginnt mein Dienst. Noch ein Kaffee auf die Schnelle? Nein. Aber darf ich kurz bei den Reynolds anrufen? Ich sollte wenigstens Bescheid sagen. Nur zu? Clarence spürte, wie Marilyn ihn beobachtete. Mr. Reynolds? Ja, hallo, ja. Ich habe leider eine schlechte Nachricht, Sir. Hallo, ja? Mr. Reynolds? Ja? Ich habe hier einen Hund. Ihre Lisa. Bitte, wo ist sie? Auf Long Island. Geht ihr gut? Aber ich hätte gern nochmal $1,000, Mr. Reynolds. Was? Meine Schwester besteht drauf, verstehen Sie? Also... Morgen Abend um 11. Gleicher Ort, gleiche und kleine Scheine. Ist das klar? Eine Stunde später haben Sie einen Hund wieder. Na gut, in Ordnung. Aber welche Garantie können Sie mir bieten? Kann ich mit Ihrer Schwester reden? Wo ist die? Auf Long Island. Nein, wir können nicht mit ihr sprechen. Sie will sich da ganz raushalten. Noch was, Mr. Reynolds? Kommen Sie morgen Abend allein? Ja. Keiner beschattet mich, okay? Nein. Sonst sehen Sie Ihren Hund nicht wieder. Haben wir uns verstanden? Ja, natürlich. Ich habe Ihr Wort. Ja, von wo rufen Sie? Der Regen hatte nachgelassen, aber es tröpfelte noch. Auf der York Avenue verlangsamte Kenneth seine Schritte und hielt misstrauisch Ausschau nach dem Feind. Aber eigentlich glaubte er nicht, dass Reynolds der Polizei erlaubt hatte, sich einzumischen. Reynolds wird schließlich seinen Hund wieder haben. Bald kam der hohe Gitterzaun über dem Betonsockel in Sicht. Und dann war Kenneth, der sein Hinken so gut es ging unterdrückte, auch schon auf gleicher Höhe mit ihm. Seine kleinen grauen Augen spähten Wieselflink in alle Richtungen. Reynolds muss längst da gewesen sein. Kenneth wollte schon die Gitterstäbe abzählen, doch das war gar nicht nötig, denn er sah das helle Päckchen bereits auf 3 Meter Entfernung. Er streckte die Hand danach aus und nahm es im Vorbeigehen an sich. Lily Brandstrom und Professor Schaffner, Eric. Im Wohnzimmer saßen Mrs. Reynolds und ein hochgewachsener Mann mit grauem Haar und eine schlanke, dunkelblonde Dame um die 40. Und das ist Clarence Duhamel. Freut mich. Es tut mir so leid, Mrs. Reynolds. Greta Reynolds schien den Tränen nahe. Sie haben nochmal gezahlt? Ja. Ich habe Ed gleich gesagt, er hätte der Polizei gestatten müssen, vor Ort dabei zu sein. Ach, also Mr. Duhamel ist Polizist. Er war auch für einen Polizeieinsatz. Aber der Erpresser hat nun mal ausdrücklich gesagt, keine Polizei. Wann hat Robertinski Sie angerufen? Ach, gestern Abend, so gegen nach 7, kurz nach Ihrem Anruf. Aber er hat mir nur Anweisungen wegen des Geldes gegeben. Kann ich Ihnen erstmal was zu trinken anbieten? Was darf denn sein? Also dieser Verbrecher. Kann es denn so schwer sein, den in New York zu finden? Ja, wenn Sie doch wissen, wie er heißt und wie er aussieht. Angeblich hinkt er doch auch noch. Clarence schüttelte den Kopf, als Mr. Reynolds die Whiskyflasche hochhielt. Jetzt dürfte es nicht mehr schwer sein. Aber zuvor konnte ich mein Revier nicht einschalten, weil Mr. Reynolds um das Leben des Hundes fürchtete, falls wir den Mann festgenommen hätten. Der Hund ist tot. Also gut, überlassen wir es der Polizei. Sonst probiert er es womöglich wieder, nach dem Erfolg, den er bei uns hatte. Wie jemand es fertig bringt, den Kerl in seiner Wohnung zu stellen und ihn dann entwischen zu lassen. Also, ja, das ist mir unbegreiflich. Es tut mir wirklich unheimlich leid. Ich habe den Fehler gemacht, den Mann gestern 1 Minute allein zu lassen. 20 Minuten. Während ich mich mit Mr. Reynolds beriet. In der Zeit ist er untergetaucht. Ja, die Geschichte kenne ich schon. In dieser Stadt wundert mich nichts mehr. Man ist doch hier seines Lebens nicht mehr sicher. Oh, ja. Dabei wimmelt es heutzutage von Polizisten. Auf den Straßen, in den Kaufhäusern, überall, wo Wie du hinkommst. Wie wahr? Nein, Lily, ich glaube nicht, dass man Mr. Duhamel die Schuld geben kann. Wir sind halt das Risiko eingegangen und haben verloren. MacGregor saß selbst um 2 Uhr morgens adrett und ausgeschlafen hinter seinem Schreibtisch. Na, Clarence? Und Sony war auch da. Hatte vielleicht gerade Dienstschluss. Jedenfalls war er schon in Zivil. Ich habe mich im Viertel der Reynolds nach dubiosen Typen umgesehen und hatte zufällig den richtigen Riecher. Ich habe mir eine Schriftprobe von dem Kerl besorgt, die beweist, dass er die anonymen Briefe geschrieben hat. Aber Er ist Ihnen wieder durch die Lappen gegangen. Nun, Sir, er hat gesagt, er verlangt noch 1000, bevor er den Hund rausrückt. Der ist angeblich bei seiner Schwester, aber deren Adresse wollte er mir nicht geben. Also bin ich zu den Reynolds gegangen, war ja bloß ein paar Straßen weiter, und um bei Mr. Reynolds nachzufragen. Und er war mit einer zweiten Zahlung einverstanden, aber als ich zu Robertinski zurückkam, hatte der sich abgesetzt. Warum haben Sie den Mann nicht sofort verhaftet? Wir hätten ihn schon zum Reden gebracht. Weil ich um das Leben des Hundes fürchtete, Sir. Dammel, Clarence, Sie sind bei der Polizei und nicht beim Tierschutzbund. Wo wohnt er denn? Er war Untermieter in einem Apartmenthaus, Ecke West End Avenue und 103. Straße. Clarence fiel auf, dass MacGregor keine Anstalten machte, die Adresse zu notieren. Er hat also nochmal kassiert. Kenneth war vorhin eine Idee gekommen. Ein Einfall, wie er dem jungen Polizisten, falls er ihm noch einmal über den Weg lief, Daumenschrauben anlegen konnte. Immerhin hat der Bulle mich laufen lassen. Oder etwa nicht? Er würde behaupten, er habe ihm die Flucht ermöglicht, unter der Bedingung, dass er von der zweiten Lösegeldzahlung etwas abbekäme. Unter abenteuerlichen Gedankensprüngen starrte Kenneth das regennasse Päckchen auf dem runden Tisch an. Noch war Kenneths Plan etwas diffus, aber er spürte instinktiv, dass die Geschichte, die er da ausbrütete, glaubhaft klang. Nein, hat der Bulle mich laufen lassen. Oder etwa nicht. Um sie noch glaubhafter zu machen, beschloss er, einen Teil des Geldes zu verbrennen. Er brauchte fast eine Viertelstunde dazu, und es war ein eigenartig prickelndes Gefühl, mit anzusehen, wie all das viele Geld, die Macht, die Freiheit im Rauch aufgehen und zur Asche zerfielen. Hi, Clarence. Ich bin Santini. Du, wir haben diesen Polacken geschnappt. Naja, du weißt schon. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Hör mal zu. Lange Pause. Während der Santini sich vielleicht die Nase putzte oder ein anderes Gespräch führte. Also, pass auf, wir müssen mit dir reden. Um was geht's denn? Ah, das besprechen wir besser hier. Rowaczynski ist auch da. Also, komm so schnell es geht. Okay? Okay. Sie erkennen den Mann wieder, Dammel? Dammel! Zweifelsfrei. Menzoni hat ihn im Hotel George im Village aufgegriffen. Hat einfach die Hotels nach einem Klumpfuß um die 50 abgeklappert, verstehen Sie? Nun war dieser Rowaczynski, also er war im Besitz von $1,120. In lauter 10-Dollar-Scheinen. Genau wie das Lösegeld, oder? Auch lauter Zehner. Er sagt, Sie hätten $500 kassiert dafür, dass er abhauen durfte. Genau! Nein, der Mann lügt! Okay, er hat sich ein paar Klamotten gekauft, hat im Hotel 2 Übernachtungen bezahlt. Auch okay. Hören Sie, Dammel, keiner beschuldigt Sie, ist bloß eine Frage. Aber wissen Sie, diese 500, das wäre grob gerechnet die Summe, die von den 2000 fehlt. Captain McGregor, ich gebe Ihnen mein Wort. Dieser Mensch, wenn Sie meine Wohnung durchsuchen wollen, mein Bankkonto überprüfen, ich habe das Geld nicht, Sir. Nun bleiben Sie mal ganz ruhig damit. Ich bin ganz ruhig, Sir. Wenn Sie sagen, Sie haben es nicht, dann reicht das. Danke, Sir. Haben Sie schon mit Mr. Reynolds gesprochen? Weiß er, dass wir Rowaczynski haben? Nein, noch nicht. Das heißt, falls Pete ihn nicht informiert hat. Pete war Manzoni. Aber es wäre ihm bestimmt wichtig, Sir. Und der Hund. Es geht ihm nämlich in erster Linie um den Hund. Ach ja, also Rowaczynski behauptet, er hätte Ihnen von Anfang an gesagt, dass der Hund tot ist. Stimmt das, Dame? Den Polen haben sie also wieder eingefangen. Aber was ist mit unserem Hund? Rowaczynski behauptet jetzt... Clarence war Mr. Reynolds ins Wohnzimmer gefolgt, wo Mrs. Reynolds neben dem Couchtisch stand. Oh, guten Abend, Mrs. Reynolds. Also, der Pole sagt, er hätte den Hund gleich am ersten Abend getötet. Nein. Ja, angeblich hat er ihn mit einem Stein erschlagen. Oh mein Gott. Komm, Eddie. Wir haben's doch geahnt, oder? Also, er hat Lisa erschlagen und dann hat er sie weggeschafft, oder? Sie war ja nicht da, war ja nirgends, also in dem Gebüsch. Ich habe alles abgesucht, aber da war nichts. Auch keine Blutspur. Davon habe ich mich dann am nächsten Morgen überzeugt. Er sagt, er hätte den Hund mit heimgenommen. Dort hat er ihn angeblich in irgendetwas eingewickelt und irgendwo hingeschafft. Wohin, weiß ich nicht. Hat er ihn vielleicht begraben, oder? Eddie. Ich weiß es nicht, Sir. Ed schob die Hände in die Taschen und trat mit hochgezogenen Schultern ans Fenster. Es wundert mich, dass unser Revier sie nicht verständigt hat. Die Kollegen haben den Großteil des Lösegelds sichergestellt. Der Kerl hatte sich in einem Hotel im Village versteckt. Ach, zum Teufel mit dem Geld. Greta weinte lautlos. Ab und zu wischte sie sich die Tränen fort, während sie fast mechanisch Eiswürfel in 3 Gläser gab und Whisky darüber goss. Jetzt beschuldigt man mich. Ich soll $500 genommen haben, damit ich Rowaczynski laufen ließ. Rowaczynski beschuldigt mich. Ach. Clarence schafft es gerade noch rechtzeitig zu Marilyn, um mit ihr zusammen zum Theater in der dritten Straße West zu fahren. Anrufen konntest du wohl nicht, was? Ich hatte mich schon mit Evelyn verabredet, für den Fall, dass du nicht kommst. Jetzt muss ich hier wieder absagen. Clarence wagte nicht, sich zu setzen. Vor 2 Minuten erst hatte er Ecke Bleecker Street und Sixth Avenue Pete Manzoni stehen sehen. Und Manzoni hatte zufällig in sein Taxi reingeguckt und ihn erkannt. Die McDougal Street, in der Marilyn wohnte, lag nur eine Straße weiter. Und Clarence hatte das Gefühl, Manzoni sei dem Taxi gefolgt oder habe es zumindest versucht. Was ist jetzt? Kommst du? Marilyn stand schon an der Tür. Die haben mich heute ganz schön auf Trab gehalten, auf dem Revier. Sie haben den Polen wieder geschnappt, der den Hund entführt hat. Inzwischen waren sie auf der Treppe. Wer hat ihn geschnappt? Clarence hielt ihr die Tür auf. Einer von meinem Revier. Er sah sich nach einem Taxi um und hoffte, dass sie noch auf der McDougal Street eines finden würden und nicht vorlaufen müssten bis zur Houston. Kommt eins. Taxi! Im gleichen Moment sah Clarence auf der anderen Straßenseite, etwas weiter oberhalb Richtung Bleecker Street, Manzoni stehen. Er nickte Clarence zu und lächelte wissend. Da sind Ihre $1,220, Mr. Reynolds. Ja, danke. Wir würden nichts unversucht lassen, um Ihnen auch das restliche Geld zu erstatten. Tut mir leid um Ihren Hund. Er legte den Umschlag auf die Schreibtischkante. Möchten Sie diesen Rover Chinsky sprechen? Er ist hinten in der Arrestzelle. Nee, danke, danke. Wäre doch sinnlos, oder? Jetzt, wo mein Hund tot ist? Übrigens, sagen Sie mal, wie viele Streifen sind eigentlich im Riverside Park im Einsatz? An die 100 Mann. Vielleicht auch mehr. Sie hatten wirklich großes Pech, Mr. Reynolds. Mhm. Und dieser junge Polizist, der Duhamel, der hat den Polen also laufen lassen? Ach der, ja. Dammel ist noch neu, bei uns relativ neu. Ja, hat er einen Bock geschossen. Und die $500, die er angeblich genommen hat, ist da was dran? Sie wissen davon. Ja, Duhamel hat es mir vorhin erzählt. Was? Dass er das Geld genommen hat? Nein, das bestreitet er natürlich. Er sagt, der Pole hätte ihn verleumdet. Aber was glauben Sie? Dammel hat Sie angerufen? Ja. Von dem Lösegeld fehlen, nach dem, was wir bei Rowaczynski sichergestellt haben, ca. $500. Kein Indiz dafür, dass er es ausgegeben hat. Nun ja, wir befragen Dammel. Kommt uns eben allen ein bisschen spanisch vor, dass er den Kerl erst schnappt und ihn dann eine halbe Stunde allein gelassen haben will, bloß um sich mit Ihnen wegen einer zweiten Lösegeldforderung zu besprechen. Klingt irgendwie komisch, oder? Ed unterschrieb den Beleg, ohne ihn zu lesen. Und den Rest kriegen wir auch noch. Und wenn wir es dem Kerl von seiner Stütze abziehen. Was willst du denn hier? Morgens, Sir. Ist Rowaczynski noch da? Nijinski. Ach, der Pole, der mit dem Hund, genau. Tja, Clarence, einer von den Jungs hat's mir erzählt. Der Kerl sitzt wieder. Dein Pete. Wenn's geht, würde ich gern mit ihm reden. Ach, und wieso? Weil er behauptet, ich hätte ihn für $500 laufen lassen. Ja, ich hab's gehört, ja. Aber da musst du noch warten. Jetzt ist nämlich gerade der Klapsdoktor drin. Ja, Sir. Ach, was soll's, geh ruhig rein, falls der Klapsdoktor nichts dagegen hat. Sie sind Officer. Duhamel. Dammel! Ich würde gerne mit Rowaczynski reden, wenn Sie fertig sind. Nur herein. Der Psychiater stieß Danke. Die Zellentür auf. Tja, da haben wir mal einen richtigen Witzbold erwischt. Der hält sich für den Größten. Hör zu, Freundchen. Du weißt ganz genau, dass du mir keine $500 geboten hast. Und genommen habe ich erst recht nichts. Und wenn du nicht bald mit der Wahrheit rausrückst, dann wird man sie aus dir rausprügeln. Scheiß drauf! Sie unterstützen ihn bloß noch in seinem Ego-Trip. Je mehr Aufmerksamkeit er auf sich lenken kann, desto größer sein Lustgewinn. Ja, und was wollen Sie mit ihm machen, verdammt nochmal? Wissen Sie überhaupt, dass er abgesehen von allem anderen einen Hund umgebracht hat? Einen kleinen Pudel, der seinen Besitzern über alles ging? Doch, ist mir bekannt. Tja, Mannvorstellung. Superioritätskomplex, paranoide Schübe. Dann kommt er also in die Psychiatrie. Wollen wir es hoffen. Rowaczynski, der das Gespräch aufmerksam verfolgte, wandte sich mit den ruckartigen Kopfbewegungen eines Vogels von einem zum anderen. Und wohin? Vielleicht ins Bellevue. Fürs Erste. Na, Clarence? Tag, Pete. Hab dich gestern Abend im Village gesehen. Ich wohne da. Jane Street. Hab grad mit deiner Freundin gesprochen. Dienstlich. Befehl von McGregor. Du hast anscheinend überall deine Finger drin. Und du warst bei Rowinsk? Er hat dich verpfiffen, was, Clarence? Beide gingen langsam in entgegengesetzter Richtung weiter. Und Manzoni winkte lässig zurück. Womöglich hatte Manzoni rausgekriegt, dass Marilyn keine feste Arbeit hatte und nur auf Abruf jobbte. Ob er bei ihr zu Hause gewesen war? 20 nach 12. Vielleicht erwischte er Marilyn ja noch, bevor sie mit Evelyn zum Einkaufen ging. Er fischte ein 10-Cent-Stück aus der Tasche und betrat einen Tabakladen mit Telefonzelle. Ja, so ein scheiß Bulle war hier und der hat mich dermaßen aufgehalten, dass ich jetzt wahnsinnig hetzen muss. Tut mir leid, Marilyn. Ich weiß, Manzoni. Aber er hatte keinen Grund, dich aufzusuchen. Es war bestimmt nicht offiziell. Egal, was er dir erzählt hat, glaub mir. Er hat ständig auf dem Geld rumgerissen, das du kassiert hast. Was für ein ordinäres Arschloch. Diesen Robert Jinsky hat jetzt die Psychiatrie am Wickel. Die werden bald dahinter kommen, dass ich kein Geld genommen habe. Gerade bin ich meinem Sony begegnet. Und er hat mir gesagt, dass er bei dir war. Darum rufe ich... Marilyn, das mit meinem Sony tut mir leid. Er ist ein Stänkerer und er... Er ist ein Bulle, ein typischer Bulle. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat, aber es sieht ganz so aus, als ob er mir was anhängen will. Und was glaubst du, werden die Leute denken? Meine Nachbarn, wenn mir so ein Gorilla auf die Bude rückt, fast eine Stunde lang, den sieht man doch den Bullen sogar in den eigenen Klamotten an. Fast eine Stunde? Die Leute werden denken, ich hätte ein Puff für Bullen. Hab ich aber nicht. Liebling, für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man dir wehtut. Das musst du mir glauben. Er hat mir nicht wehgetan, beleidigt hat er mich. Ich hau ihm eine rein. Und was bringt das? Marilyn. Ach. Marilyn. Clarence wollte sie umarmen. Aber sie stieß ihn so vehement zurück, dass er erschrak. Ich will gar nicht wissen, was dieser Schnüffler dir über mich erzählt hat. Kannst mir ohnehin denken. Feine Kumpels hast du dir da ausgesucht. Und dann dieser Bulle, der hier rumspioniert und mich aushorcht, ob du dich hast bestechen lassen. Zum Kotzen. Er weiß, dass ich das Geld nicht genommen habe und er hat kein Recht, dich zu verhören. Warum verschwindest du nicht einfach? Können wir nicht zusammen essen gehen? Irgendwohin. Wo wir ein bisschen Abstand kriegen und uns beruhigen. Ich will mich aber nicht beruhigen. Außerdem mache ich gerade Hausputz. Ach, und wo wir gerade dabei sind. Ich wäre froh, wenn du deine Klamotten da rausnehmen würdest. Sie deutete auf den Schrank. Vergiss die Krawatten nicht. Mittwochmorgen um 10 eskortierte man Kenneth Uwajinski vom Bellevue zu seiner neuen Unterkunft in der Morton, Nähe Hudson Street. Der reinste Promi-Service. Er fuhr in einem weißen Krankenwagen. Die Klinik hatte ihm eine angemessene Unterkunft besorgt und chauffierte ihn auch noch kostenlos dorthin. Der reinste Promi-Service. Allerdings hatten sie die Hälfte seiner Invalidenrente einbehalten und $300 von seinem Ersparten als Entschädigung für Reynolds kassiert. Und Kenneth hatte notgedrungen sein schriftliches Einverständnis dazu geben müssen. Sein Zimmer im zweiten Stock eines roten Backsteingebäudes war mittelgroß. Ein hoher Raum, in dem es nach muffigen Teppichen roch. Er hatte keine eigene Toilette, das Badezimmer war abgesperrt. Und den Schlüssel, so erfuhr Kenneth, musste man sich beim Hausverwalter holen. Um sich seiner Freiheit zu vergewissern, musste er hinaus auf die Straße. Die umliegenden Wohn- und Geschäftshäuser waren nicht so hoch wie im West End, wo er vorgewohnt hatte. Aber der Verkehr auf der Hudson Street war genauso laut und chaotisch wie anderswo. Jemand auf der anderen Straßenseite erregte seine Aufmerksamkeit. Kein Zweifel. Der da drüben an der Ecke zu Morton Street. Das war wieder dieser Scheißbulle, der junge Blonde. Kenneth sah gerade noch, wie der Bulle in einem Hauseingang verschwand. Ob Dammel hier wohnt? Kenneth betrat den offenen Hausflur und da er sich nicht von Dammel überraschen lassen wollte, überflog er nur hastig die Namen auf den Briefkästen. Aber von den 6 oder 8 Namensschildern lautete keines auf Dammel. Dann betrat er einen kleinen Laden gleich neben dem Haus, in dem Dammel verschwunden war. Man hat mir gesagt, hier in der Nähe wohnt ein Polizist. Ich brauche dringend einen. Können Sie mir sagen, wo ich ihn finde? Der Dicke in der weißen Schürze musterte Kenneth ausdruckslos. Haben Sie es eilig? Ja, es geht um meinen Wagen. Man hat meinen Wagen aufgebrochen. Und dann hörte ich, dass hier ein Polizist wohnt. Stimmt das? Tja, es ist immer mal einer zu Besuch, das schon. Aber ob der jetzt gerade da ist, rufen Sie doch einfach die Polizei an. Er deutete auf das Telefon auf der Theke. Zu Besuch? Bei wem? Und hör mal gut zu, du Penner. Ruf die Bullen von sonst wo an, aber scher dich hier raus. Verstanden? Kenneth trollte sich, aber er gab noch nicht auf. Und siehe da, kaum dass er kehrt gemacht hatte und wieder auf das bewusste Haus zusteuerte, sah er Dammel mit einem langmähnigen Mädchen auf sich zukommen. Beide redeten wild gestikulierend aufeinander ein. Seine Freundin. Ein Streit. Dammel hatte nur Augen für die Rothaarige an seiner Seite. Stimmt, seine Freundin. Oder war er verheiratet? Und jetzt trennten sie sich an der Ecke, oder vielmehr, das Mädchen scheuchte ihn fort. Dammel schob die Hände in die Taschen und ging nordwärts. Kenneth folgte dem Mädchen bis zu ihrem Haus. Entschuldigen Sie, Miss. Oh Gott! Kenneth humpelte ihr bis auf halbe Höhe entgegen. Sind Sie eine Freundin von den Polizisten? Wer sind Sie? Hauen Sie ab. Lassen Sie mich zufrieden. Kenneth hatte noch nie erlebt, dass jemand so blitzartig in Panik geriet. Ich bin der, der Ihrem Freund die 500 Dollar gegeben hat. Sind Sie sein Mädchen? Er trat vorsichtig auf die steinerne Brüstung gestützt den Rückzug an. Er ist ein Gauner. Der will mir was anhängen. Dabei ist er der Gauner. Machte er sich schleunigst aus dem Staub und humpelte nach Süden, fort von dem Mädchen und ihrem Bullen. Dammels Freundin. Der konnte er leicht die Hölle heiß machen. Es würde schon reichen, dass sie ihn auf dem Gehsteig stehen sah, wenn sie aus dem Haus kam. Und die Bullen konnten ihm deswegen nichts anhaben. Er durfte schließlich genauso gut in der MacDougall Street spazieren gehen wie in irgendeiner anderen Straße. Sie hörten Lösegeld für einen Hund von Patricia Highsmith. Aus dem Amerikanischen von Christa Elisabeth Seibicke. Hörspiel in zwei Teilen. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzählerin Katrin Striebeck. Clarence Duhamel, Florian von Manteuffel. Marilyn Coombs, Katrin Angerer. Edward Reynolds, Michael Wittenborn. Greta Reynolds, Andrea Sawatzki. Kenneth Rowaginski, Vadim Glovner. Captain MacGregor, Horst Mendroch. Lieutenant Santini, Walter Gontermann. Pete Manzoni, Hussein Michael Cirpici. In weiteren Rollen Thomas Anzenhofer, Sigrid Bode, Konstanze Krämer, Peter Lieg, Jürg Löw und Leslie Morton. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Elke Tratnik. Musik Thomas Leboeck. Regieassistenz Sascha von Donat. Hörspielbearbeitung und Regie Beate Andres. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006.